Er sagte, O Musa, ich habe dich durch meine Botschaften und mein Gespräch mit dir vor den Menschen auserwählt. So nimm, was ich dir gegeben habe und gehöre zu den Dankbaren.